Das waren zweimal Brigitte Fontaine und Kollegen im Jahr 1970. Zwei Ausschnitte aus ihrer Platte Comme à la Radio, zu Deutsch Wie im Radio. Neben Areski und Jacques Higelin sorgten da Musiker des Art Ensembles of Chicago für die musikalische Begleitung der beunruhigenden Gedichte von Brigitte Fontaine. J'ai 26 ans, ich bin 26 Jahre alt, heißt das erste, und das zweite L'été, l'été, der Sommer, der Sommer. Im Text werden einige Geschehnisse beschrieben, die das lyrische Ich des Gedichts bedrücken, und als Refrain tauchen immer wieder die Zeilen auf: Und ich lebe immer noch. Am Ende des Liedes singt sie die Zeile: Wir leben immer noch. François Brehu oder François Breu heißt die nächste Sängerin. Wie ihr Nachname ausgesprochen wird, weiß ich nicht, leider auch nicht, ob sie aus Frankreich oder Belgien kommt. Ihre Debüt-LP wurde 1996 in Lüttich, Brüssel und im französischen Rennes aufgenommen. Ihre Plattenfirma hat ihren Sitz in Frankreich. François Brehu singt auf ihrer ersten Platte fast ausschließlich Lieder von Dominique Ahn, selber mit dabei an Gitarre, Bass und Schlagzeug. Im nächsten Lied singt François Brehu die Zeilen: Ich habe Angst zu reden, dir etwas zu sagen, eine Last zu werden, die redet, die rebelliert und zu zittern anfängt. Du, der mich leicht will und ruhig.